Zum Tag von Songun brachten die Zeitungen und Internet-Homepages verschiedener Länder Beiträge unter den Überschriften wie die Songun-Politik vom Staatsführer Kim Jong-il und Songun und die souveräne Politik. Die ägyptische Zeitung Al-Ahbar al-Masai schrieb, Korea, das auch bis vor einem Jahrhundert als ein schwaches und kleines Kolonialland in der Weltarena unbekannt sei, demonstriere heute sein würdevolles Ansehen als ein weltanerkannter, unbesiegbarer, souveräner Staat. Das sei ein Ergebnis von Songun, das der Präsident Kim Il-sung begonnen habe und Kim Jong-il und Kim Jong-un von Generation zu Generation fort- und durchgesetzt haben. Die bulgarische Zeitung Iskra in der August-Ausgabe stellte ausführlich vor, dass die Armee und Bevölkerung der TVRK im vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieg unter der hervorragenden Führung von Genossen Kim Il-sung den US-Imperialismus, der sich als der stärksten in der Welt bezeichnete, zerschlagen hatten. Auf der russischen Homepage die TVRK von heute und der des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees erschienen Beiträge zur Würdigung der Verdienste von Kim Jong-il um die Songun-Führung und auf der Homepage des nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo ein Beitrag über die Größe des verehrten Genossen Kim Jong-un.